an die Nacht. Erste Hymne. Welcher lebendige, sinnbegabte liebt nicht vor allen Wundererscheinungen des verbreiteten Raums um ihn das allerfreuliche Licht mit seinen Farben, seinen Strahlen und Wogen, seiner milden Allgegenwart als weckender Tag. Wie des Lebens innerste Seele atmet es der rastlosen Gestirne Riesenwelt und schwimmt tanzend in seiner blauen Flut. Atmet es der funkelnde, ewig ruhende Stein, die sinnige, saugende Pflanze und das wilde, brennende, vielgestaltete Tier. Vor allen aber der herrliche Fremdling mit den sinnvollen Augen, dem schwebenden Gange und den zartgeschlossenen, tonreichen Lippen. Wie ein König der irdischen Natur ruft es jede Kraft zu zahllosen Verwandlungen, knüpft und löst unendliche Bündnisse, hängt sein himmlisches Bild jedem irdischen Wesen um. Seine Gegenwart allein offenbart die Wunderherrlichkeit der Reiche der Welt. Abwärts wend ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt, in eine tiefe Gruft versenkt. Wüst und einsam ist ihre Stelle. In den Seiten der Brust weht tiefe Wehmut. In Tautropfen will ich hinuntersinken und mit der Asche mich vermischen. Fernen der Erinnerung, Wünsche der Jugend, der Kindheit Träume, des ganzen langen Lebens kurze Freuden und vergebliche Hoffnungen kommen in grauen Kleidern wie Abendnebel nach der Sonne Untergang. In andern Räumen schlug die lustigen Gezelte das Licht auf. Sollte es nie zu seinen Kindern wiederkommen, die mit der Unschuld Glauben seiner harren? Was quillt auf einmal so ahndungsvoll unterm Herzen und verschluckt der Wehmut weiche Luft? Hast auch du ein Gefallen an uns, dunkle Nacht? Was hältst du unter deinem Mantel, das mir unsichtbar kräftig an die Seele geht? Köstlicher Balsam träuft aus deiner Hand, aus dem Bündel Mohn. Die schweren Flügel des Gemüts hebst du empor. Dunkel und unaussprechlich fühlen wir uns bewegt. Ein ernstes Antlitz seh ich froh erschrocken, das sanft und andachtsvoll sich zu mir neigt und unter unendlich verschlungenen Locken der Mutter liebe Jugend zeigt. Wie arm und kindisch dünkt mir das Licht nun, wie erfreulich und gesegnet des Tages Abschied. Also nur darum, weil die Nacht dir abwendig macht, die Dienenden, sätest du in des Raumes Weiten die leuchtenden Kugeln, zu verkünden deine Allmacht, deine Wiederkehr, in den Zeiten deiner Entfernung? Himmlischer als jene blitzenden Sterne dünken uns die unendlichen Augen, die die Nacht in uns geöffnet. Weiter sehen sie als die blässesten jener zahllosen Heere, unbedürftig des Lichts, durchschauen sie die Tiefen eines liebenden Gemüts, was einen höheren Raum mit unsäglicher Wollust füllt. Preis der Weltkönigin, der hohen Verkündigerin heiliger Welten, der Pflegerin seliger Liebe, sie sendet mir dich, zarte Geliebte, liebliche Sonne der Nacht. Nun wach ich, denn ich bin dein und mein. Du hast die Nacht mir zum Leben verkündet, mich zum Menschen gemacht. Zehre mit Geisterglut meinen Leib, dass ich luftig mit dir inniger mich mische und dann ewig die Brautnacht werd. Zweite Hymne. Muss immer der Morgen wiederkommen? Endet nie des irdischen Gewalt? Unselige Geschäftigkeit verzehrt den himmlischen Anflug der Nacht. Wird nie der Liebe geheimes Opfer ewig brennen? Zugemessen ward dem Lichte seine Zeit. Aber zeitlos und raumlos ist der Nachtherrschaft. Ewig ist die Dauer des Schlafs. heiliger Schlaf, beglücke zu selten nicht der Nachtgeweihte in diesem irdischen Tagewerk. Nur die Toren verkennen dich und wissen von keinem Schlafe als dem Schatten, den du in jener Dämmerung der wahrhaften Nacht mitleidig auf uns wirfst. Sie fühlen dich nicht in der goldenen Flut der Trauben, in des Mandelbaums Wunderöl und dem braunen Safte des Monds. Sie wissen nicht, dass du es bist, der des zarten Mädchens Busen umschwebt und zum Himmel den Schoß macht. Ahnden nicht, dass aus alten Geschichten du himmelöffnend entgegentrittst und den Schlüssel trägst zu den Wohnungen der Seligen, unendlicher Geheimnisse schweigender Bote. Dritte Hymne. Einst, da ich bittere Tränen vergoß, dein Schmerz aufgelöst, meine Hoffnung zerrann, und ich einsam stand am dürren Hügel, der in engen, dunklen Raum die Gestalt meines Lebens barg, einsam, wie noch kein Einsamer war, von unsäglicher Angst getrieben, kraftlos, nur ein Gedanken des Elends noch. Wie ich da nach Hilfe umherschaute, vorwärts nicht konnte und rückwärts nicht, und am fliehenden, verlöschten Leben mit unendlicher Sehnsucht hing, da kam aus blauen Fernen, von den Höhen meiner alten Seligkeit, ein Dämmerungsschauer. Und mit einem Male riss das Band der Geburt des Lichtes Fessel. Hin floh die irdische Herrlichkeit und meine Trauer mit ihr. Zusammen floss die Wehmut in eine neue, unergründliche Welt. Du Nachtbegeisterung, Schlummer des Himmels kamst über mich. Die Gegend hob sich sacht empor, über der Gegend schwebte mein entbundener, neugeborener Geist. Zur Staubwolke wurde der Hügel, durch die Wolke sah ich die verklärten Züge der Geliebten. In ihren Augen ruhte die Ewigkeit. Ich fasste ihre Hände, und die Tränen wurden ein funkelndes, unzerreißliches Band. Jahrtausende zogen abwärts in die Ferne, wie Ungewitter. An ihrem Halse weint ich dem neuen Leben entzückende Tränen. Es war der erste, einzige Traum, und erst seitdem fühle ich ewigen, unwandelbaren Glauben an den Himmel der Nacht und sein Licht, die Geliebte. Vierte Hymne. Nun weiß ich, wenn der letzte Morgen sein wird, wenn das Licht nicht mehr die Nacht und die Liebe scheucht, wenn der Schlummer ewig und nur ein unerschöpflicher Traum sein wird. Himmlische Müdigkeit fühle ich in mir. Weit und ermüdend ward mir die Wallfahrt zum heiligen Grabe, drückend das Kreuz. Die kristallene Woge, die gemeinen Sinnen unvernehmlich in des Hügels dunkeln Schoß quillt, an dessen Fuß die irdische Flut bricht, wer sie gekostet, wer oben stand auf dem Grenzgebirge der Welt und hinübersah in das neue Land, in der Nacht Wohnsitz, wahrlich, der kehrt nicht in das Treiben der Welt zurück, in das Land, wo das Licht in ewiger Unruh hauset. Noch wächst du, muntres Licht, den Müden zur Arbeit, flößest fröhliches Leben mir ein, aber du lockst mich von der Erinnerung moosigem Denkmal nicht. Gern will ich die fleißigen Hände rühren, überall umschauen, wo du mich brauchst, rühmen deines Glanzes volle Pracht, unverdrossen verfolgen deines künstlichen Werks schönen Zusammenhang, gern betrachten deiner gewaltigen, leuchtenden Uhr sinnvollen Gang, ergründen der Kräfte Ebenmaß und die Regeln des Wunderspiels unzähliger Räume und ihrer Zeiten. Aber getreu der Nacht bleibt mein geheimes Herz und der schaffenden Liebe ihrer Tochter. Kannst du mir zeigen ein ewig treues Herz? Hat deine Sonne freundliche Augen, die mich erkennen? Fassen deine Sterne meine verlangende Hand? Geben mir wieder den zärtlichen Druck und das kosende Wort? Hast du mit Farben und leichtem Umriss sie geziert? Oder war sie es, die deinem Schmuck höhere, liebere Bedeutung gab? Welche Wollust, welchen Genuss bietet dein Leben, die Aufwögen des Todes Entzückungen? trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht? Sie trägt dich mütterlich, und ihr verdankst du all deine Herrlichkeit. Du verflügst in dir selbst, in endlosen Raum zergingst du, wenn sie dich nicht hielte, dich nicht bände, dass du warm würdest und flammend die Welt zeugtest. Wahrlich, ich war, ehe du warst. Die Mutter schickte mit meinen Geschwistern mich zu bewohnen deine Welt, sie zu heiligen mit Liebe, dass sie ein ewig angeschautes Denkmal werde. Zu bepflanzen sie mit unverwelklichen Blumen. Noch reiften sie nicht, diese göttlichen Gedanken, noch sind der Spuren unserer Offenbarung wenig. Einst zeigt deine Uhr das Ende der Zeit, wenn du wirst wie unser einer und voll Sehnsucht und Inbrunst auslöschest und stirbst. In mir fühl ich deiner Geschäftigkeit Ende, himmlische Freiheit, selige Rückkehr. In wilden Schmerzen erkenne ich deine Entfernung von unserer Heimat, deinen Widerstand gegen den alten herrlichen Himmel. Deine Wut und dein Toben ist vergebens. Unverbrennlich steht das Kreuz, eine Siegesfahne unseres Geschlechts. Hinüber wall ich, und jede Pein wird einst ein Stachel der Wollust sein. Noch wenig Zeiten, so bin ich los und liege trunken, der Lieb im Schoß. Unendliches Leben wogt mächtig in mir. Ich schaue von oben herunter nach dir. An jenem Hügel verlischt dein Glanz, ein Schatten bringet den kühlenden Kranz. O sauge, Geliebter, gewaltig mich an, dass ich entschlummern und lieben kann. Ich fühle des Todes verjüngende Flut, zu Balsam und Äther verwandelt mein Blut. Ich lebe bei Tage voll Glauben und Mut und sterbe die Nächte in heiliger Glut. 5. Hymne. Über der Menschen weit verbreitete Stämme herrschte vor Zeiten ein eisernes Schicksal mit stummer Gewalt. Eine dunkle, schwere Binde lag um ihre bange Seele. Unendlich war die Erde, der Götter Aufenthalt und ihre Heimat. Seit Ewigkeiten stand ihr geheimnisvoller Bau. Über des Morgens roten Bergen, in des Meeres heiligem Schoß, wohnte die Sonne, das allzündende, lebendige Licht. Ein alter Riese trug die selige Welt. Fest unter Bergen lagen die Ursöhne der Mutter Erde. Ohnmächtig in ihrer zerstörenden Wut gegen das neue, herrliche Göttergeschlecht und dessen Verwandten, die fröhlichen Menschen. Des Meers dunkle, grüne Tiefe war einer Göttinschoß. In den kristallenen Grotten schwelgte ein üppiges Volk. Flüsse, Bäume, Blumen und Tiere hatten menschlichen Sinn. Süßer schmeckte der Wein von sichtbarer Jugendfülle geschenkt. Ein Gott in den Trauben, eine liebende mütterliche Göttin, emporwachsend in vollen goldenen Garben. Der Liebe heilger Rausch, ein süßer Dienst der schönsten Götterfrau. Ein ewig buntes Fest der Himmelskinder und der Erdbewohner rauschte das Leben wie ein Frühling durch die Jahrhunderte hin. Alle Geschlechter verehrten kindlich die zarte, tausendfältige Flamme als das Höchste der Welt. Ein Gedanke nur war es, ein entsetzliches Traumbild, das furchtbar zu den frohen Tischen trat und das Gemüt in wilde Schrecken hüllte. Hier wussten selbst die Götter keinen Rat, der die beklommene Brust mit Trost erfüllte. Geheimnisvoll war dieses Unholzpfad, des Wut kein Flehen und keine Gabe stillte. Es war der Tod, der dieses Lustgelag mit Angst und Schmerz und Tränen unterbrach. Auf ewig nun von allem abgeschieden, was hier das Herz in süßer Wollust regt, getrennt von den Geliebten, die hienieden vergebene Sehnsucht langes Weh bewegt, schien matter Traum dem Tode nur beschieden, ohnmächtiges Ringen nur ihm auferlegt. Zerbrochen war die Woge des Genusses am Felsen des unendlichen Verdrusses. Mit kühnem Geist und hoher Sinnenglut verschönte sich der Mensch die grause Larve. Ein sanfter Jüngling löscht das Licht und ruht. Sanft wird das Ende wie ein Wehen der Harfe. Erinnerung schmilzt in kühler Schattenflut, so sang das Lied dem traurigen Bedarfe. Doch unenträtselt blieb die ew'ge Nacht, das ernste Zeichen einer fernen Macht. Zu Ende neigte die alte Welt sich, des jungen Geschlechts Lustgarten verwelkte. Hinauf in den freieren Wüstenraum strebten die unkindlichen wachsenden Menschen. Die Götter verschwanden mit ihrem Gefolge, einsam und leblos stand die Natur. Mit eiserner Kette band sie die Dürrezahl und das strenge Maß. Wie in Staub und Lüfte zerfiel in dunkle Worte die unermessliche Blüte des Lebens. Entflohen war der beschwörende Glauben und die allverwandelnde, allverschwisternde Himmelsgenossin, die Fantasie. Unfreundlich blies ein kalter Nordwind über die erstarrte Flur, und die erstarrte Wunderheimat verflog in den Äther. Des Himmels Fernen füllten mit leuchtenden Welten sich. Ins tiefere Heiligtum, in des Gemüts höheren Raum, zog mit ihren Mächten die Seele der Welt, zu walten dort bis zum Anbruch der tagenden Weltherrlichkeit. Nicht mehr war das Licht der Götter Aufenthalt und himmlisches Zeichen. Den Schleier der Nacht warfen sie über sich. Die Nacht ward der Offenbarungen mächtiger Schoß, in ihn kehrten die Götter zurück, schlummerten ein, um in neuen, herrlichern Gestalten auszugehen über die veränderte Welt. Im Volk, das vor allen verachtet, zu früh reif und der seligen Unschuld der Jugend trotzig fremd geworden war, erschien mit nie gesehenem Angesicht die neue Welt. In der Armut dichterischer Hütte, ein Sohn der ersten Jungfrau und Mutter, geheimnisvoller Umarmung unendliche Frucht, des Morgenlands ahndende, blütenreiche Weisheit erkannte zuerst der neuen Zeitbeginn. Zu des Königs demütiger Wiege wies ihr ein Stern den Weg. In der weiten Zukunft nahmen, huldigten sie ihm mit Glanz und Duft den höchsten Wundern der Natur. Einsam entfaltete das himmlische Herz sich zu einem Blütenkelch allmächtiger Liebe. Des Vaters hohem Antlitz zugewandt und ruhend an dem ahndungsseligen Busen der lieblich ernsten Mutter. Mit vergötternder Inbrunst schaute das weissagende Auge des blühenden Kindes auf die Tage der Zukunft, nach seinen Geliebten, den Sprossen seines Götterstamms, unbekümmert über seiner Tage irdisches Schicksal. Bald sammelten die kindlichsten Gemüter von inniger Liebe wundersam ergriffen sich um ihn her. Wie Blumen keimte ein neues, fremdes Leben in seiner Nähe. Unerschöpfliche Worte und der Botschaften fröhlichste fielen wie Funken eines göttlichen Geistes von seinen freundlichen Lippen. Von ferner Küste, unter Hellas heiterm Himmel geboren, kam ein Sänger nach Palästina und ergab sein ganzes Herz dem Wunderkinde. Der Jüngling bist du, der seit langer Zeit auf unseren Gräbern steht in tiefen Sinnen. Ein tröstlich Zeichen in der Dunkelheit der höheren Menschheit freudiges Beginnen. Was uns gesenkt in tiefe Traurigkeit, zieht uns mit süßer Sehnsucht nun von hinnen. Im Tode ward das ew'ge Leben kund. Du bist der Tod und machst uns erst gesund. Der Sänger zog voll Freudigkeit nach Indostan, das Herz von süßer Liebe trunken, und schüttete in feurigen Gesängen es unter jenem milden Himmel aus, dass tausend Herzen sich zu ihm neigten und die fröhliche Botschaft tausendzweigig emporwuchs. Bald nach des Sängers Abschied ward das köstliche Leben ein Opfer des menschlichen tiefen Verfalls. Er starb in jungen Jahren, weggerissen von der geliebten Welt, von der weinenden Mutter und seinen zagenden Freunden. der unsäglichen Leiden dunkeln Kelch leerte der liebliche Mund. In entsetzlicher Angst nahte die Stunde der Geburt der neuen Welt. Hart rang er mit des alten Todes Schrecken. Schwer lag der Druck der alten Welt auf ihm. Noch einmal sah er freundlich nach der Mutter. Da kam der ewigen, Liebe lösende Hand und er entschlief. Nur wenig Tage hing ein tiefer Schleier über das brausende Meer, über das bebende Land. Unzählige Tränen weinten die Geliebten. Entsiegelt ward das Geheimnis. Himmlische Geister hoben den uralten Stein vom dunklen Grabe. Engel saßen bei dem Schlummernden, aus seinen Träumen zart gebildet. Erwacht in neuer Götterherrlichkeit, erstieg er die Höhe der neugeborenen Welt, begrub mit eigener Hand der alten Leichnam in die verlassene Höhle und legte mit allmächtiger Hand den Stein, den keine Macht erhebt, darauf. Noch weinen deine Lieben Tränen der Freude, Tränen der Rührung und des unendlichen Danks an deinem Grabe, sehen dich noch immer freudig erschreckt auferstehen und sich mit dir, sehen dich weinen mit süßer Inbrunst an der Mutter seligem Busen, ernst mit den Freunden wandeln, Worte sagen, wie vom Baum des Lebens gebrochen, sehen dich eilen mit voller Sehnsucht in des Vaters Arm, bringend die junge Menschheit und der goldene Zukunft unversieglichen Becher. Die Mutter eilte bald dir nach, in himmlischem Triumph. Sie war die Erste in der neuen Heimat bei dir. Lange Zeiten entflossen seitdem, und in immer höherem Glanze regte deine neue Schöpfung sich, und Tausende zogen aus Schmerzen und Qualen, voll Glauben und Sehnsucht und Treue dir nach, wallen mit dir und der himmlischen Jungfrau im Reiche der Liebe, dienen im Tempel des himmlischen Todes und sind in Ewigkeit dein. Gehoben ist der Stein, die Menschheit ist erstanden, wir alle bleiben dein und fühlen keine Banden. Der Herbst der Kummer fleucht vor deiner goldenen Schale, wenn Erd und Leben weicht im letzten Abendmahle. Zur Hochzeit ruft der Tod, die Lampen brennen helle, die Jungfrauen sind zur Stelle, um Öl ist keine Not. Erklänge doch die Ferne von deinem Zuge schon und ruften uns die Sterne mit Menschenzung und Ton. Nach dir, Maria, heben schon tausend Herzen sich. In diesem Schattenleben verlangten sie nur dich. Sie hoffen zu genesen. Mit ahndungsvoller Lust drückst du sie, heilges Wesen, an deine treue Brust. So manche, die sich glühend in bitterer Qual verzehrt und dieser Welt entfliehend nach dir sich hingekehrt, die hilfreich uns erschienen in mancher Not und Pein. Wir kommen nun zu ihnen, um ewig da zu sein. Nun weint an keinem Grabe für Schmerz, wer liebend glaubt. Der Liebe süße Habe wird keinem nicht geraubt. Die Sehnsucht, ihm zu lindern, begeistert ihn die Nacht. Von treuen Himmelskindern wird ihm sein Herz bewacht. Getrost, das Leben schreitet zum ewigen Leben hin. Von innerer Glut geweitet verklärt sich unser Sinn. Die Sternwelt wird zerfließen zum goldenen Lebenswein. Wir werden sie genießen und lichte Sterne sein. Die Lieb ist freigegeben und keine Trennung mehr. Es wogt das volle Leben wie ein unendlich Meer. Nur eine Nacht der Wonne, ein ewiges Gedicht. Und unser aller Sonne ist Gottes Angesicht. Sechste Hymne. Sehnsucht nach dem Tode. hinunter in der Erde Schoß, weg aus des Lichtes Reichen. Der Schmerzen, Wut und wilder Stoß ist froher Abfahrtzeichen. Wir kommen in dem engen Kahn geschwind am Himmelsufer an. Gelobt sei uns die ew'ge Nacht, gelobt der ew'ge Schlummer. Wohl hat der Tag uns warm gemacht und welk der lange Kummer. Die Lust der Fremde ging uns aus, zum Vater wollen wir nach Haus. Was sollen wir auf dieser Welt mit unserer Lieb und Treue? Das Alte wird hintangestellt, was soll uns dann das Neue? O einsam steht und tief betrübt, wer heiß und fromm die Vorzeit liebt. Die Vorzeit, wo die Sinne Licht in hohen Flammen brannten, des Vaters Hand und Angesicht die Menschen noch erkannten und hohen Sinns einfältiglich noch mancher seinem Urbild glich. Die Vorzeit, wo noch blütenreich uralte Stämme prangten und Kinder für das Himmelreich nach Qual und Tod verlangten. Und wenn auch Lust und Leben sprach, doch manches Herz für Liebe brach. Die Vorzeit, wo in Jugendglut Gott selbst sich kundgegeben und frühem Tod in Liebesmut geweiht sein süßes Leben und Angst und Schmerz nicht von sich trieb, damit er uns nur teuer blieb. Mit banger Sehnsucht sehen wir sie in dunkle Nacht gehüllet. In dieser Zeitlichkeit wird nie der heiße Durst gestillet. Wir müssen nach der Heimat gehen, um diese heilge Zeit zu sehen. Was hält noch unsere Rückkehr auf? Die Liebsten ruhen schon lange. Ihr Grab schließt unseren Lebenslauf, nun wird uns weh und bange. Zu suchen haben wir nichts mehr, das Herz ist satt, die Welt ist leer. Unendlich und geheimnisvoll durchströmt uns süßer Schauer. Mir deucht, aus tiefen Fernen scholl ein Echo unserer Trauer. Die Lieben sehnen sich wohl auch und sandten uns der Sehnsucht Hauch. Hinunter zu der süßen Braut, zu Jesus, dem Geliebten. Getrost, die Abenddämmerung graut den Liebenden, Betrübten. Ein Traum bricht unsere Banden los und senkt uns in des Vaters Schoß.